Erster der König Jabin von Hazor hörte davon. Er schickte Boten zu anderen Königen. Das waren der König von Madon, der König von Simron und der König von Achsaf. Zweiter, er schickte auch Boten zu Königen im Norden. Sie wohnten in den Bergen und in der Steppe südlich von Kinnaot. Dritter, es waren Kanaaniter im Osten und Westen. Amoriter, Hethiter, Pheresiter und Jebusiter waren in den Bergen. Heviter waren am Berg Hermon im Land Mizpah. Vierter, diese Könige zogen mit ihren Armeen aus. Es waren sehr viele Menschen, wie Sand am Meer. Sie hatten auch viele Pferde und Streitwagen. Fünfter, alle Könige trafen sich. Sie lagerten am Wasser Merom. Dort wollten sie gegen Israel kämpfen. Sechster, Jahwe sprach zu Josua, hab keine Angst vor ihnen. Morgen um diese Zeit werde ich sie besiegen. Siebter, du sollst ihre Pferde lahm machen und ihre Streitwagen verbrennen. Josua und seine Soldaten griffen sie plötzlich an. Das war am Wasser Merom. Achter, Jahwe gab sie in Israels Hand. Die Israeliten besiegten sie. Sie verfolgten sie bis Sidon und Misrephomayim. Sie verfolgten sie auch bis Mizpe im Osten. Sie töteten alle Feinde. Keiner konnte entkommen. Neunter, Josua tat, was Jahwe ihm gesagt hatte. Er machte die Pferde lahm. Er verbrannte die Streitwagen. Zehnter, danach kehrte Josua um. Er nahm die Stadt Hazor ein. Er ließ den König von Hazor töten. Hazor war früher die wichtigste Stadt dieser Königreiche. Elfter, sie töteten alle Menschen in Hazor. Kein Lebewesen blieb übrig. Josua ließ Hazor verbrennen. Zwölfter, Josua nahm alle Städte dieser Könige ein. Er tötete alle Könige. Er zerstörte die Städte, wie Mose es befohlen hatte. Mose war Jahwes Diener. Dreizehnter, die Israeliten verbrannten nicht alle Städte. Nur Hazor ließ Josua verbrennen. Das war die einzige Stadt auf einer Anhöhe, die brannte. Vierzehnter, die Israeliten nahmen die Beute und das Vieh. Aber sie töteten alle Menschen. Sie ließen niemanden am Leben. Fünfzehnter, Jahwe hatte Mose Befehle gegeben. Mose hatte Josua Befehle gegeben. Josua tat alles, was Jahwe Mose befohlen hatte. Er ließ nichts aus. Sechzehnter, Josua nahm das ganze Land ein. Das war das Bergland, das Südland und Gosen. Es war auch die Niederung und die Steppe. Dazu gehörte das Bergland von Israel. Siebzehnter, das Land reichte vom Berg Seir bis Baal Geadeh. Baal Geadeh war im Tal des Libanon, am Berg Hermon. Er besiegte alle Könige dort. Er tötete sie. Achtzehnter, Josua kämpfte lange Zeit gegen diese Könige. 19. Keine Stadt ergab sich Israel friedlich. Nur die Heviter in Gibeon ergaben sich. Israel eroberte alle anderen Städte mit Kampf. 20. Jahwe machte die Herzen der Feinde hart. So wollten sie gegen Israel kämpfen. Dann konnte Israel sie ohne Gnade zerstören. Das hatte Jahwe Mose befohlen. 21. Zu dieser Zeit zog Josua aus. Er tötete die Enakiter in den Bergen. Das war in Hebron, Debir und Anab. Er tötete sie im ganzen Gebirge von Juda und Israel. Josua zerstörte sie und ihre Städte. 22. Es blieben keine Enakiter im Land Israel. Nur in Gaza, Gad und Asdod blieben einige übrig. 23. Josua nahm das ganze Land ein. Das war, wie Jahwe es Mose gesagt hatte. Er gab es den Israeliten. Sie bekamen es nach ihren Stämmen als Besitz. Dann hatte das Land Ruhe vom Krieg.